Der Papst ist nach Viterbo geflüchtet. Konradin kann in Rom unter dem Jubel des Volkes seinen Einzug halten. Mit berauschendem Prunk wird der hinreißende Jüngling empfangen. Auf dem Kapitol wird er bereits als Imperator ausgerufen. Nur eines Schlachtensieges bedarf es, und das dem Untergang sich neigende Haus der Hohenstaufen ersteht in neuer Herrlichkeit. Verstärkt durch die Spanier des Infanten und scharenweisen Zuzug hoffnungsvoller Ghibellinen bricht das deutsche Heer zur Entscheidungsschlacht auf. Auf dem Weg nach dem Süden kommt es bei Scurcola in der Nähe von Tagliacozzo zur Schlacht. Unterliegt der Franzose, dann wird er flüchten müssen, so schnell ihn ein Ross tragen kann, denn seine Flotte ist bereits geschlagen und in Sizilien dringt der zweite der spanischen Prinzen vor. Karl weiß, dass die heranstürmenden Deutschen unter ihrem Heldenführer im offenen Kampf unüberwindlich sind. So opfert er sein Heer und den Marschall, lässt einen anderen die Königsinsignien tragen, er selber aber fällt, nachdem die deutschen Truppen sich nach Vernichtung der Gegner durch Plünderung der militärischen Zucht begeben, mit einer Schar auserwählter Ritter über die überraschten Sieger her, über die nun eine Katastrophe hereinbricht. Sie fallen oder werden gefangen, um womöglich noch auf dem Schlachtfeld dem Henker des Anjou zu verfallen. Der Kronräuber wütet unter den Wehrlosen. Konradin und Friedrich sind geflüchtet, haben aber kostbare Zeit in dem rasch wieder guelfisch gewordenen Rom versäumt. Als sie endlich bei Torre Astura das rettende Gestade erreichen, lässt sie schon auf dem Meere der Habsüchtige, vergebens einst von Friedrich II. Sehr begünstigte Giovanni Frangipani greifen, um sie geradezu an Karl von Anjou zu verkaufen. Wie jubelt der auf! Den gefangenen Lancia hat er schon grausam verstümmeln, Don Enrique ins Castel del Ovo verschwinden lassen, wo er bis 1291 schmachten wird. Nun tritt über den Kaiserspross ein Gericht aus den ersten Richtern Italiens zusammen. Der ehrenwerte Guido von Sazzara ist gegen die Verurteilung, da Konradin im Bewusstsein seines Rechts gehandelt habe. Der feile Konrad von Bari aber stimmt für den Tod und so wird durch rasche Beipflichtung des Usurpators gegen die Mehrheit der Ritter die Todesstrafe über den Jüngling und über Friedrich von Österreich gefällt. Den Spanier hat er nicht gewagt, zum Tod zu verurteilen. So ist dieses Urteil nicht bloß eine Schande für den unritterlichen Franzosen, sondern auch für das zerrissene Deutschland, das teilnahmslos den Urenkel Barbarossas, dem Scharfrichter, verfallen ließ. Mit Blut in den Wangen müssen wir auch heute noch an das ungesühnte Verbrechen der Franzosen denken. Die beiden jungen Helden aber steigen kühn auf das Schafott. Was mag in der Seele des letzten Hohenstaufen vorgegangen sein, in dieser zarten Jünglingsseele, als er auf der Richtstätte, es ist der Karmeliterplatz, noch einmal das herrliche Land erblickt, nachdem seine verhängnisvolle Sehnsucht entbrannt war? Der Überlieferung nach wirft er vom Blutgerüst seinen Handschuh herab, damit man diesen seinem Schwager Pedro von Aragonien überbringe. Kämpfer bis zuletzt. Von seinem Freund Friedrich von Österreich werden die Worte überliefert: »Mutter, welches Leid bereite ich dir?« So sanken die beiden deutschen Kinder und Helden, mit ihnen das Haus der Hohenstaufen, weil das Deutschland des Interregnums nichts für nationale Ehre übrig hatte. Von dem Kaisergeschlecht leben noch eine Zeit die Söhne Manfreds und noch 4 Jahre in Bologna der herrliche Enzio, Kaiser Friedrichs Ebenbild und Liebling. Das Los der Gefangenschaft, die milder wird, als es keine Rettung mehr gibt, lindert ihm die schöne Bologneserin Lucia Viadagola, die im Kerker seine Gemahlin wird, als ihn Adelasia längst verlassen. Das Geschlecht der Bentivoglio rühmt sich, aus dieser Verbindung herzustammen. 2 Hohenstaufinnen, Töchter des Kaisers Friedrich, Margarete, Albrecht des Unartigen Gattin, und Katharina, Nonne zu Montargis in Frankreich, sind 1270 bzw. 1279 gestorben. Das Haus der Hohenstaufen war erloschen. Stöhnte die deutsche Heimat nicht auf? Lief nicht ein Klagen von Kaiserpfalz zu Kaiserpfalz, als das Haupt des jungen Staufers fiel? Loderte nicht der Schrei nach Vergeltung auf? Die Hohenstaufenpartei plant wohl für das nächste Jahr einen Rachezug, jedoch kam es nicht dazu. Der blutige Kronräuber mochte sich glücklich fühlen. Konradins Mutter aber, die Herrin von Tirol, gründete zum Gedächtnis des Sohnes im stillen Oberinntal, im Angesicht der ernsten Berge, die Zisterzienserabtei Stams, wo heute noch die gestifteten Gebete für den unglücklichen Hohenstaufen verrichtet werden. Und doch, Papst und Usurpator wurden ihres Sieges nicht froh. Bei seinem Sterben soll den Kirchenfürsten die Gestalt des hingemordeten Jünglings geängstigt haben. Karl aber verspürte 14 Jahre später die Rache des Schicksals, als sich die Sizilianer in der grauenvollen sizilianischen Vesper alle Franzosen auf ihrer Insel für immer vom Leib schafften. Konradins Schwager Pedro kann sich Siziliens bemächtigen und es gegen den Franzosen behaupten. Ja, 1284 nimmt sein Admiral Ruggiero Loria den Sohn Karls in einer Seeschlacht gefangen und erreicht damit die Auslieferung wenigstens der Tochter Manfreds. Ohne seinen Sohn wiederzuhaben, ist Karl von Anjou, der Typus des frömmelnden Tyrannen, gestorben. In Italien aber wütet der blutigste Bürgerkrieg. In jeder Stadt gibt es jetzt die sich tödlich hassenden Parteien der Guelfen und Ghibellinen. Jede Parteirache stachelt zu fürchterlicher Rache der Gegenpartei an, und das Land, das der deutschen Herrschaft ledig geworden, blutet ärger denn je unter seinen Stadttyrannen. Je nach den lokalen Verhältnissen sind damals Guelfen oder Ghibellinen zu Tausenden hinter den dicken mittelalterlichen Gefängnismauern vermodert. Erbarmen hat der Bürgerkrieg noch nie auf der Welt gekannt, am wenigsten damals. Aus diesen entsetzlichen Verhältnissen heraus stößt der große Dante den Sehnsuchtsruf nach dem Kaiser aus.